6. Er bekommt nie genug Macht. Er bekommt nie genug von allem. Und das ist sein Problem. Er bekommt nie genug Spaß. Er bekommt nie genug Geld. Er bekommt nie genug.